Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Lose to Win, der Podcast, in dem du hören wirst, wozu Verlieren gut ist und warum du dabei immer gewinnst. In dieser Folge wirst du erfahren, warum Zeitstrahlen rutschig sind und Rückspiegel nicht immer vor Unfällen bewahren. Schön, dass du wieder dabei bist bei Lose to Win, denn du kannst es auch. Verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und bleiben. Zeitstrahlenglatteis. Ich kann ihr nicht verzeihen. Es ist jetzt 3 Jahre her, doch ich kann es einfach nicht vergessen. Sie hat mich betrogen, sie hat uns betrogen und nun ist sie die, die in einer glücklichen Beziehung ist und ich der, der sich mit Depressionen behandeln lassen muss. Erzählt mir nicht unlängst ein Freund von mir. Ich frage ihn, was macht die Erinnerung mit dir? Wo spürst du sie, wenn du an den Moment zurückdenkst, in dem du erfahren hast, dass sie sich mit einem anderen Mann eingelassen hat? Es schnürt mir noch immer die Luft ab, liegt mir wie ein Stein auf der Brust, wenn ich nur daran denke, antwortet er mir. Es ist 3 Jahre her, oder? Frage ich ihn. Ja, das ist es. Es fühlt sich aber an, als wäre es seit gestern gewesen. Du bist seit einem Jahr in einer neuen Beziehung, oder? Ja, das bin ich. Meine neue Freundin weiß aber nichts davon, dass es mir noch immer nicht gut geht, deswegen ich will sie nicht verletzen. Was denkst du, warum dich die Erinnerung immer noch so trifft, frage ich ihn. Ach, weil es so unfair von ihr war und so hinterhältig. Jemand wie mich betrügt man doch nicht. Ich glaube, es soll mir zeigen, noch vorsichtiger und misstrauisch zu sein in jeder Beziehung. Du trägst also in einer neuen Beziehung eine Maske und hängst quasi noch immer im alten Zeitstrahl fest? Pff, so würde ich das nicht sagen, eher, dass es etwas ist, was ich mit mir ausmachen will und muss, antwortet er mir. Du hast also gelitten unter der Unaufrichtigkeit deiner Ex-Frau und unter ihren Lügen, frage ich. Ja, natürlich habe ich das. Die Lügen waren das Schlimmste. Wie sieht das denn aus in deiner jetzigen Beziehung mit der Aufrichtigkeit? Frage ich erstaunt. Du verschweigst, dass du noch immer unter der Trennung leidest und darüber sinnierst. Habe ich das richtig verstanden? Du sagtest, du wolltest nun noch vorsichtiger und misstrauischer sein in einer neuen Beziehung? Dann möchte ich dich fragen, wie fühlt sich der Gedanke an, erst dir und dann deine Ex-Frau zu verzeihen, um frei zu sein? Ihr verzeihen? Ich glaube, du spinnst. Sie ist echt das Letzte. Betrüger bleibt Betrüger. Da kann man nichts verzeihen. Ich frage ihn, wenn du Auto fährst, wohin blickst du da? Na, ich schau nach vorn, sagt mein Kumpel. Jetzt stell dir vor, was passieren würde. Du würdest während der gesamten Autofahrt in den Rückspiegel und die Seitenspiegel schauen. Die Rücksicht wäre ziemlich klar, jedoch würdest du schnell gegen den nächsten Baum rauschen, denn deine Blicke sind in dem verhaftet, was hinter dir liegt. Er schaut mich mit großen Augen an und sagt, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Hand aufs Herz. Ich erwische mich auch gern dabei, wie ich an morgen oder übermorgen oder an eine Zeit in einem Jahr denke. Ich kann mich verlieren in den Gefühlen, die dann auftauchen. Manchmal ist es wahre Freude, manchmal die blanke Angst, die da emporsteigt. Was wird wohl aus meiner Firma? Verdiene ich genug Geld, um in meinem Haus wohnen zu bleiben? Werden genug Klienten in meine Praxis kommen? Wird das Projekt, was in Planung ist, fürs nächste Jahr wirklich so großartig werden, wie ich es mir wünsche? Es geht also auch in die andere Richtung, die Gedanken der noch nicht gelebten Zukunft. In meinem Zukunftsauto gäbe es keine Rückspiegel. Was würde passieren? Wir würden nur nach vorne schauen und hätten keinen Überblick nach hinten. Eine sehr wertschätzende Kollegin schrieb mir in einer E-Mail einen für mich sehr wichtigen Satz. Gerne möchte ich ihn mit euch teilen, denn er nimmt immer unheimlich viel Druck aus einer Situation. Druck, den wir uns ja gerne selber machen, durch permanentes nach hinten oder vorne schauen. Dieser Satz ist, lebe im Jetzt. Mein lieber Freund trägt jeden Tag das Gefühl von vor 3 Jahren mit sich herum, wie ein Gespenst, seine Metallkugel am Fuß. Die Ketten klirren, er kommt nicht voran und wenn, dann nur mit großer Anstrengung. Doch ist der Moment nicht längst vergangen? Dieser, sein Moment, hatte seinen großen Auftritt doch schon vor 3 Jahren. Nur weil er jeden Tag gehegt und gepflegt wird im Kopf und Herzen meines Freundes, irritiert er ihn jeden Tag und hindert ihn am Vorwärtskommen. Er ist vergangen. Heißt, er kann nicht mehr geändert werden. Nur mein Freund entscheidet, ihn mitzunehmen. Tag für Tag, im Kopf und im Herzen. Nicht seine Freundin, nicht seine Ex-Frau oder irgendjemand, nur er hat die Macht über seine Gedanken, die ihm so schrecklich viel Energie und Lebensfreude nehmen. Auch ich verbringe manche Tage mit Angst, in der Zukunft etwas nicht richtig oder gut machen zu können. Wer kennt das nicht? Doch was kann ich heute an der Zeit ändern, die noch gar nicht Existenz ist? Richtig, nichts. Ändern kann ich im Hier und Jetzt etwas, wenn es etwas zu ändern gibt. Ich schaue auf die Karte auf meinem Kühlschrank. Auf ihr steht: Die Welt ist das, was deine Gedanken daraus machen. Diesen Satz von Marc Aurel sollten wir wohl öfter im Kopf haben, wenn wir uns mal wieder auf dem Glatteis des Zeitstrahles ausrutschen lassen und schlittern und unsere kostbare Zeit damit verschwenden, in den Welten zwischen gestern und heute zu wandeln, statt im Jetzt ganz da zu sein. Und ich schaue zu meiner Tochter und nehme mir ein Beispiel an ihrer Unbeschwertheit im Hier und Jetzt. Und ich schaue zu meiner Hündin, deren Zeitstrahl immer nur eine Zeit anzeigt. Jetzt, jetzt, jetzt. Wann hast du das letzte Mal die Zeit angehalten, bewusst mit beiden Beinen auf dem Boden gestanden, tief durchgeatmet und einfach mal an gar nichts gedacht? Lose to win. Du kannst es auch. Ihr Lieben, herzlichen Dank auch wieder mal hier fürs Zuhören. Und am Freitag ist Nikolaus. Und zu Nikolaus möchte ich euch zwei Dinge schenken. Das erste ist, ich möchte gerne Folge 16 euch widmen. Also nicht mit meinen Themen, sondern schickt mir eine E-Mail mit Fragen, die ihr habt. Und ich werde diese Fragen, anonym natürlich, in den nächsten Podcast einbauen und beantworten. Also die Fragen mit euren Themen, die ihr habt, schickt sie mir als E-Mail unter d.weber@heartlight-coaching.de. Und es ist ein Podcast nur für euch. Und ein kleines Gewinnspiel, nämlich unter den ersten Teilnehmern, die mir, Teilnehmern des Gewinnspiels und Zuhörer natürlich, der erste, der mir eine E-Mail schickt, gewinnt eine Stunde Coaching bei mir für ganz umsonst. Und das in der Praxis, die es seit dem 1. Dezember jetzt in Göttingen gibt. Ich habe also jetzt einen Praxisraum und Heartlight hat quasi sein Zuhause gefunden. Also seid schnell, seid die Ersten, schreibt mir eine E-Mail. Und ja, habt eine wunderschöne Nikolauszeit und wir hören uns in 2 Wochen. Und bis dahin, passt auf euch auf.